do my own, homie, don't need assistance. I know how to listen, so I'ma go the distance. Listed along with different artists, cause I get them beats. And if I like them, I'll even go and I'll mix them. Earn your right to burn all night. See, this shit is work, you got a party, it's alright. You'll be working where you're old, sucker, I'll be taking flights. Cause I'm doing what it takes, you should follow my advice. See, the reason why these rappers always bitching about the industry, it's cause they're working for them, homie, I'ma be the industry. And I ain't thanking no one except for people that are stuck with me. My family, my crew, my fans, and some enemies. I'm all work, homie, but I still get played. I'm all work, homie, but I still get played. I'm all work, homie, but I still get played. I'm all work, homie, but I still get played. Ich nehm Beat, nehm Zettel und Stift, schreib meine Texte hin und denk danach darüber nach, wie es noch besser klingt. Es ist ein hartes Stück Arbeit, bei Zeiten wahnsinnig fade. Doch bin ich fertig, gibt's keine weiteren Fragen. Verbringe Stunden damit, denselben, den richtigen Vibe beizuhauchen, bis die Stifte heiß sind und rauchen, bis meine Augenlider fallen und am nächsten Morgen alles von vorne beginnt, bis alles komplett stirbt. Das ist nur meine Art, die Art, wie ich es tu, die Art, wie Lieder gut werden, ein neuer Kilo-Shoot. Ich leb dafür und mach damit mein Leben lebenswert, und du als Hörer bist ein Teil von meinem Lebenswerk. I'm all work, homie, but I still get played. I'm all work, homie, but I still get played. I'm all work, homie, but I still get played. I'm all work, homie, but I still get played.